Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 610, an Schiller. Ich freue mich, dass Sie so viel Gutes von dem Sammler sagen mögen, wie viel Anteil Sie an dem Inhalt und an der Gestalt desselben haben, wissen Sie selbst, nur hatte ich zur Ausführung nicht die gehörige Zeit und Behaglichkeit, so daß ich fürchtete, das Ganze möchte nicht genug Gefälliges haben. Auch hätte man bei mehrerer Muße die scharfen Ingredienzien mit etwas mehr Syrup einwickeln können. Indessen tut vielleicht dem Ganzen diese skizzierte Manier nur um so viel besser. Wir selbst haben dabei viel gewonnen. Wir haben uns unterrichtet, wir haben uns amüsiert. Wir machen Lärm und das gegenwärtige Propyläenstück wird gewiß doppelt so viel gelesen als die vorigen. Der wahre Nutzen aber für uns steht noch eigentlich bevor. Das Fundament ist gut und ich bitte, noch recht streng darüber zu denken. Meyer hat die Idee mit Neigung aufgefasst und es sind sehr wichtige Resultate zu erwarten. Ich sage davon vorläufig nur so viel. Alle neuen Künstler gehören in die Klasse des Unvollkommenen und fallen also mehr oder weniger in die getrennten Rubriken. So hat Meyer erst gestern zu seiner größten Zufriedenheit entdeckt, dass Julius' Roman zu den Skizzisten gehört. Meyer konnte mit dem Charakter dieses Künstlers bei großen Studien über denselben nicht fertig werden. Nunmehr glaubt er aber, dass durch diese Enunziation das ganze Rätsel gelöst sei. Wenn man nun den Michelangelo zum Phantasmisten, den Correggio zum Undulisten, den Raphael zum Charakteristiker macht, so erhalten diese Rubriken eine ungeheure Tiefe, indem man diese außerordentlichen Menschen in ihrer Beschränktheit betrachtet und sie doch als Könige oder hohe Repräsentanten ganzer Gattungen aufstellt. Nachahmer werden wohl die Deutschen bleiben und Nebulisten gibt es in der Elternkunst gar keinen. Oeser hingegen wird als ein solcher wohl aufgeführt werden. Wer hindert uns, wenn wir diese Materie noch recht durchgedacht haben, eine Fortsetzung des Sammlers auszuarbeiten? Diese Produktion wird uns immer reizen, da sie das Kunsterfordernis von Ernst und Spiel selbst so redlich vereinigt. Was aber auch dies sein und wirken mag, so wird doch die Arbeit über den Dilettantismus eine weit größere Breite einnehmen. Sie ist von der größten Wichtigkeit und es wird von Umständen und vom Zufall abhängen, auf welche Weise sie zuletzt produziert wird. Ich möchte ihr gar zu gern auch eine poetische Form geben, teils um sie allgemeiner, teils um sie gefälliger wirken zu machen. Denn wie Künstler, Unternehmer, Verkäufer, Käufer und Liebhaber jeder Kunst im Dilettantismus ersoffen sind, das sehe ich erst jetzt mit Schrecken, da wir die Sache so sehr durchgedacht und dem Kinde einen Namen gegeben haben. Wir wollen mit der größten Sorgfalt unsere Schemata nochmals durcharbeiten, damit wir uns des ganzen Gehaltes versichern und dann abwarten, ob uns das gute Glück eine Form zuweist, in der wir ihn aufstellen. Wenn wir dereinst unsere Schleusen ziehen, so wird es die grimmigsten Händel setzen, denn wir überschwemmen geradezu das ganze Liebetal, worin sich die Fuscherei so glücklich angesiedelt hat. Da nun der Hauptcharakter des Fuschers die Inkorrigibilität ist und besonders die von unserer Zeit mit einem ganz bestialischen Dünkel behaftet sind, so werden sie schreien, dass man ihnen ihre Anlagen verdirbt und wenn das Wasser vorüber ist, wie Ameisen nach dem Platzregen, alles wieder in alten Stand setzen. Doch das kann nichts helfen, das Gericht muss über sie ergehen. Wir wollen unsere Teiche nur recht anschwellen lassen und dann die Dämme auf einmal durchstechen. Es soll eine gewaltige Sündflut werden. Gestern sahen wir die neuen Blätter der schalkographischen Gesellschaft. Es ist unglaublich, was auch diese zu fuschen anfängt, und der Dünkel der Unternehmer ist dem Unbegriff gleich. Die Wahl des Kunstwerks, das sie in Kupfer bringen, ist schon unglücklich, die Art, wie es nun übersetzt werden soll, falsch gewählt. Das wissen sie freilich beides nicht, aber wo sie sich's nicht verbergen können, helfen sie sich dadurch, dass sie sich ihrer Sparsamkeit erfreuen, weil die schlechten Originale nichts kosten. So habe ich auch neulich einen poetischen Dilettanten bei mir gesehen, der mich zur Verzweiflung gebracht hätte, wäre ich nicht in der Stimmung gewesen, ihn naturhistorisch zu betrachten, um mir einmal von dem Gezücht einen recht anschaulichen Begriff zu machen. Damit sei es für heute genug. Es bleibt uns nun einmal nichts übrig, als auf dem einmal eingeschlagenen Wege fortzugehen. Dabei soll es aber auch treulich verbleiben. Ich nutze meine Tage so gut ich kann und setze wenigstens immer einige Steine im Brette vorwärts. Tun Sie das Gleiche bis zu unserem erfreulichen Wiedersehen. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und danken ihr für den Anteil, den sie an der letzten Arbeit nimmt. Ich gehe nun dem Schicksal des übrigen Tages entgegen. Weimar am 22. Juni 1799. Geh!